Morning. Guten Morgen. What's the remedy for jealousy? Was ist das Heilmittel für Eifersucht? Well, first of all, we need to acknowledge that what we have done is sin. Zuerst müssen wir anerkennen, dass das, was wir getan haben, Sünde ist. Let me explain something to you. Lass mich dir etwas erklären. Jealousy is a very powerful emotion. Eifersucht ist ein sehr kraftvolles Gefühl. Is the emotion sin? Ist das Gefühl Sünde? No. Nein. I don't believe any emotion is sin. Ich glaube nicht, dass irgendein Gefühl Sünde ist. You know, God feels very deeply. Gott fühlt sehr tief. Think about this. Denk darüber nach. If emotions would be sin, God would be a terrible sinner, because the Bible describes a lot of his emotions. Wenn Gefühle Sünde wären, wäre Gott ein schrecklicher Sünder, weil die Bibel viele seiner Gefühle beschreibt. Here is the question. Hier ist die Frage. Do your emotions dictate your behavior? Diktieren deine Gefühle dein Verhalten? That's the big question. Das ist die große Frage. But if you allow the emotion of jealousy to control your behavior, which is now expressed jealousy, wenn du es erlaubst, dass das Gefühl der Eifersucht dein Verhalten, das jetzt Eifersucht ausdrückt, kontrolliert, then you have committed a sin. Dann hast du eine Sünde begangen. Guys, let me tell you something very personal here that I think is very important. Leute, lass mich hier etwas sehr Persönliches erzählen, was ich denke sehr wichtig ist. It's my personal opinion that we need to stop to say sorry and we need to start to say please forgive me. Es ist meine persönliche Meinung, dass wir aufhören müssen zu sagen Entschuldigung und anfangen müssen zu sagen bitte vergib mir. Do you know, sins. And it's not good enough to say I'm sorry when you've sinned. Es ist nicht gut genug zu sagen Entschuldigung, wenn du gesündigt hast. Why is that not good enough? Warum ist das nicht gut genug? Because sin has to be forgiven. It can't be just excused. Weil Sünde vergeben werden muss, sie kann nicht einfach nur entschuldigt werden. Think. Überlege. Now, if you make a mistake by an accident that has nothing that you never really wanted to do. Wenn du einen Fehler machst, ein Missgeschick, das du nie machen wolltest, you can say, oh, I'm sorry, excuse me. Dann kannst du sagen, entschuldige mich. But if you have caused a sin, that sin actually needs to be forgiven. Wenn du eine Sünde begangen hast, muss diese Sünde vergeben werden. I don't know why it's so hard for Christians to say, please forgive me. Ich weiß nicht, warum es für die Christen so schwer ist zu sagen, bitte, vergib mir. You know, so if you have committed the sin of jealousy, you have committed a sin and you need forgiveness. Wenn du die Sünde der Eifersucht begangen hast, hast du eine Sünde begangen und du brauchst Vergebung. So you have to acknowledge it and you have to ask the other person, please forgive me. Du musst es bekennen und die Person bitten, dir zu vergeben. Do you know, I have found that in this, with this enemy of the soul, it's a very hard thing to do. Ich habe festgestellt, dass es sehr schwer ist, mit diesem Feind der Seele dies zu tun. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because a jealous person always has a million reasons why she has a right to be jealous, yet we don't. Eine eifersüchtige Person hat immer Millionen Gründe, warum sie eifersüchtig ist, und doch haben wir keine. Until we take responsibility for our sin, we can never be free from it. Bis wir für unsere Sünde Verantwortung übernommen haben, können wir davon nicht wirklich frei sein. So as long as you say, well, I'm jealous because my partner this, that, my brother, my sister this, that, la la la la la. Solange du sagst, ich bin eifersüchtig, weil mein Partner dies, jenes, mein Bruder, meine Schwester dies, das oder jenes getan hat, la la la la la la la, wirst du nicht frei sein. So you have to say, I'm the one that was jealous and I need forgiveness for this and we're going to work through it. Du musst sagen, ich war eifersüchtig, ich brauche Vergebung und wir werden das aufarbeiten. Secondly. Zweitens. That's a really hard one too. Das ist auch eine wirklich schwierige Sache. Give up a possessive attitude towards the people you love and surrender them to God. Gib eine besitzergreifende Haltung gegenüber denjenigen auf, die du liebst und übergib sie Gott. Learn one thing, you are not the owner of your brother, your sister, your children, your husband and your wife. Lerne eine Sache, du bist nicht der Besitzer deiner Schwester, deines Bruders, deiner Kinder, deines Ehepartners und deiner Frau. You don't own people. Du besitzt keine Menschen. You know, Paul is very, very clear. Paulus ist sehr, sehr klar. We all live for God and we die for God. Wir alle leben für Gott und wir alle sterben für Gott. We all belong to him because he paid for us with his own blood. Wir gehören alle ihm, weil er mit seinem Blut für uns bezahlt hat. That's why to control people makes no sense, because nobody belongs to nobody. Ja, deshalb macht es keinen Sinn, Menschen zu kontrollieren, weil niemand niemandem gehört. But if we are not willing to give up this idea of we can possess people, we're not going to get out of jealousy. Wenn du nicht gewillt bist, die Idee aufzugeben, dass wir Menschen besitzen können, wirst du nicht aus der Eifersucht herauskommen. And once we give up this possessive attitude, wenn wir diese besitzergreifende Haltung aufgeben, then everybody around me is doing better than me, I can rejoice with now. Kann ich mich jetzt freuen, wenn es allen um mich herum besser geht als mir? So stop trying to hold on to people. Hör auf, Leute festzuhalten. You know, I remember one day when I said to Debbie. Ich erinnere mich, als ich eines Tages zu Debbie sagte. It wasn't actually just Debbie, there was a group of us sitting around some married couples. Es war nicht nur Debbie, es war eine Gruppe von verheirateten Paaren. And you know, somebody actually commented how Debbie is absolutely not jealous. Und jemand erwähnte, dass Debbie absolut nicht eifersüchtig ist. And in this group of people, you know how one of the wives actually said that, you know, I'm very jealous. I really struggle with jealousy. And we were all pastors and leaders. Und eine der Frauen in dieser Gruppe sagte, ich bin sehr eifersüchtig. Ich habe richtig mit Eifersucht zu kämpfen. Wir waren alle Pastoren und Leiter. You know, she said, I don't, when my husband travels, I'm not very well. Sie sagte, wenn mein Ehemann reist, fühle ich mich nicht so gut. You know, here's what I said. Hier ist, was ich sagte. I said, let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. The truth is, if any man wants to commit adultery, he will. Die Wahrheit ist, wenn irgendein Mann Ehebruch begehen will, dann wird er es tun. Your jealousy isn't gonna stop him. Deine Eifersucht wird ihn nicht stoppen. Think about it. Denk darüber nach. In fact, I'm going to say something here that might be misunderstood, but I want to say it, so I'm going to say it. Ich werde hier etwas sagen, das missverstanden werden könnte. Doch ich will es sagen, also sage ich es. Many times it's the jealousy of the woman that drives the husband to adultery. Oft ist es die Eifersucht der Frau, die den Mann in den Ehebruch treibt. Now, I'm not excusing the adultery of anybody, never will. Ich entschuldige keinen Ehebruch von niemandem, das werde ich nie tun. So even when I said that, the man is 100% responsible for his sin. Auch wenn ich das sagte, ist der Mann für seine Sünde 100% verantwortlich. But I personally believe there are many men that would have not committed adultery if the wife would not have been so jealous. Ich persönlich glaube, dass es viele Männer gibt, die nicht Ehebruch begangen hätten, wenn die Ehefrau nicht so eifersüchtig wäre. You know, because that possessive attitude is something that makes many people shut their hearts towards their own partner. Diese besitzergreifende Haltung veranlasst, dass viele ihre Herzen ihren Partner gegenüber verschließen. And when your heart is close to your own partner, you're open to all sorts of stuff. Und wenn dein Herz deinem eigenen Partner gegenüber verschlossen ist, dann bist du für alles Mögliche offen. Stop possessing people. Hör auf, Menschen zu besitzen. They all belong to the Lord at the end of the day. Am Ende des Tages gehören sie alle dem Herrn. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.